Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung hier auf LoRa München. Das ist eine Sendung hier von der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen. Und hier im Studio sind Margit Volk, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Und das Thema unserer Sendung heißt das Grundeinkommen in Bewegung. Und wenn wir in den Titel schauen, dann Bewegung hat vielleicht auch etwas, oder wenn wir das betrachten, dann kommt mir ein Gedanke, ja, Bewegung ist eigentlich das Gegenteil von Stillstand. Und Stillstand, dabei denke ich natürlich auch, was ist Stillstand? Dann denke ich auch vielleicht im Extremfall an den Herzstillstand, das wäre der Tod. Aber es gibt auch den anderen, den Stillstand, wo man einfach vielleicht in den Rückzug geht oder eine Besinnung. Bewegung verbinde ich eher mit den Punkten, dass etwas in Entwicklung ist, dass sich etwas vielleicht auch durch die Bewegung bewährt und erstmal klar wird, was funktioniert und was vielleicht noch unvollständig ist und dann nachgebessert werden muss und damit auch insgesamt zu einem Fortschritt in unserer Gesellschaft beitragen kann. Ja, und so in diesem Gedanken von Bewegung, auf den Titel sind wir auch gekommen durch Ereignisse der letzten Zeit, zum Beispiel die italienische Wahl und dort das starke Ergebnis für die Fünf-Sterne-Bewegung, Bewegung Fünf-Sterne, Movimento Cinque Stelle, in Italienisch heißt das. Dann sehen wir, dass in den Medienbereichen, in den Printbereichen sehr viel Bewegung vorhanden ist. Da haben wir einiges auch zu berichten. Ja, die ganze Sendung werden wir von Felix Jagowitz in der Technik begleitet. Und vielleicht, also zum Ausgang der Sendung haben wir wie immer Aktuelles und Termine. Aber beginnen wir erstmal mit Musik zum Einklang. Und zwar Esther Garcias bringt uns den Song Flowers in Your Hair. Grundeinkommen in Bewegung, so heißt unsere heutige Sendung und wir beginnen mit einer Betrachtung der Bewegung Fünf Sterne, zu italienisch Movimento Cinque Stelle, die in Italien als stärkste Partei da die Wahl gewonnen hat. Und warum wir uns damit beschäftigen, hat auch den Hintergrund, dass die Bewegung 5 Sterne für das Grundeinkommen sich ausgesprochen hat. Aber vielleicht kannst du uns, Jochen, erstmal so ein bisschen was über die Ergebnisse und die Konstellation der Ergebnisse und der Wahl in Italien ein bisschen erzählen. Naja, ich denke, wir sehen uns da ja etwas betroffen, dass eben jetzt eigentlich zum zweiten Mal in einem größeren europäischen Land auf der großen politischen Bühne das Thema Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen erscheint, von wichtigen Kandidaten oder Kräften aufgenommen wird. Vorher gab es die französische Präsidentschaftswahl mit dem Kandidat der Sozialistischen Partei, Amon, der zwar sehr schlecht abschnitt gegen Macron, aber der sich eben für ein bedingungsloses Grundeinkommen aussprach und, soweit ich weiß, auch weiterhin ausspricht. Und also das war vielleicht so das erste Mal. Ich meine, auf der kleinen politischen Bühne gab es auch bei uns bei der Bundestagswahl, gab es eben das Bündnis Grundeinkommen, das man ja da wählen konnte. Aber das ist noch so eine Vorstufe, würde ich sagen. Und ist es eben in Italien so, dass es ganz offensichtlich ist, dass diese Fünf-Sterne-Bewegung das Thema Grundeinkommen auf ihre Fahnen geschrieben hatte und damit auch gar nicht wenige Stimmen geholt hat. Also für Wählerinnen und Wähler nach den Zeitungsberichten in Süditalien war das Thema Grundeinkommen für ihre Entscheidung von Bedeutung, dass sie eben bei den 5 Sternen ihr Kreuz gemacht haben. Und insofern sehen wir uns da angesprochen. Ja, also wir sind natürlich auch ein bisschen verwundert, was haben wir denn da plötzlich für mögliche Verbündete sozusagen. Und klar, dann haben wir auch das Interesse gehabt, da vielleicht ein bisschen hinzuschauen. Also was hat es damit auf sich? Wir hätten ja gerne einen italienischen Gesprächspartner gehabt, aber leider haben unsere Bemühungen keine Früchte getragen. Deswegen müssen wir es selbst hier vertreten und vielleicht einfach mal auch zur kurzen Zusammenfassung. Also die Bewegung 5 Sterne hat 32,7% um den Dreh rum geholt gehabt in der Wahl. Das Mitte-Rechts-Bündnis 37% und das Mitte-Links-Bündnis 22,9%. Und das gibt, glaube ich, keine 100%. Da gibt es noch andere Kräfte, genau. Natürlich. Und wie man jetzt sieht, das ist natürlich, da kann keiner allein regieren. Jeder ist irgendwo auf eine Koalition angewiesen. Es muss Koalitionen gebildet werden. Also bisher ist die ganze Regierungsbildung ja noch völlig offen. Jetzt wäre mal so die interessante Sache, mit der Bewegung 5 Sterne wird ja sehr stark der Name Beppo Grillo in Verbindung gebracht. Vielleicht kannst du uns, Margit, ein bisschen erzählen, wer ist Beppo Grillo? Beppe Grillo. Genau, also Preisfrage. Okay. Ja, oder was ist das? Anti-Establishment, populistisch, basisdemokratisch, direkte Demokratie, postideologisch, Lügenpresse, Querfront, pro-Putin und pro-Trump, europaskeptisch, raus aus dem Euro, Anti-Austerität, Bürgereinkommen, Abschaffung der Fernsehgebühren und das alles etwas garniert mit Postwachstumsphilosophie. Also mit diesen Begriffen ist die Fünf-Sterne-Bewegung an die Wahl herangetreten oder sind das so Richtungen, die grundsätzlich mal für die sich hier ausgesprochen hat? Das ist die Fünf-Sterne-Bewegung. Das sind Inhalte, die sie bewegen. Und ins Leben gerufen wurde die Bewegung in den Nullerjahren schon von dem Mailänder Informatikmanager Gian Roberto Casaleccio und eben dem Genueser Kabarettisten Beppe Grillo, der heuer 70 Jahre alt wird. Aber damals waren sie beide rein äußerlich irgendwie ein kongeniales Duo. Sie waren irgendwie mit wilden Haaren, mit einer wilden Haartracht, beide damals über 60. Wie zwei Althippies, der Casaleccio erinnerte wohl recht an den 68er Kommunaden Rainer Langhans und er wurde von den Anhängern in Italien auch als Visionär oder Guru bezeichnet. Und Casaleccio war der Vordenker der Fünf-Sterne-Bewegung. Casaleccio ist gestorben, glaube ich. Der ist vor 2 Jahren leider verstorben mit 62 Jahren. Und damit kann es zu tun haben, dass der Beppe Grillo jetzt mehr in den Hintergrund tritt. Der wird heuer 70 und jetzt hat bei den Wahlen der Herr Di Maio den hat er hingestellt gewonnen. Gehabt, als, oder der war der demnominierte Spitzenkandidat von denen. Jetzt würde ja die Frage einfach sein, was hat Beppe Grillo gemacht? Er hat ja eine große Popularität gefunden, das hat ja einen bestimmten Hintergrund. Genau, also Castelletto und Grillo gelang der Coup, also dass sie die Wut und den Frust der Bevölkerung gegen das Establishment eine Stimme gaben. Mhm. Und also bereits in den 90er Jahren erschütterte der Schmiergeldskandal Tangentopoli das komplette Parteiensystem Italiens. Und viele Italiener sehen ihren Staat im Schlamm versunken an, in den man viel Geld hineinwirft, aber nichts zurückkriegt. Und Politiker in Italien stehen halt immer im Verdacht, irgendetwas mit Korruption, Steuerhinterziehung, Vetternwirtschaft oder der Mafia zu tun zu haben. Mhm. Und die Fünf Sterne haben also auf ihrem Blog, also Beppe Grillo war auch ein großer Blogger. Ja, und, verfasst einen Blog, einen regelmäßigen. Genau. Und die Fünf Sterne haben auf ihrem Blog zuletzt die Namen der Kandidaten anderer Parteien veröffentlicht, gegen die derzeit wegen irgendwelcher Verdachtsmomente ermittelt wird. Und dann haben sie als Zielscheibe auch die Medien. Mhm. Also sie sagen ja Lügenpresse. Und der Europäischen Union wirft Grillo totales Versagen vor. Italien ist auch eine leidtragende Nation an den Flüchtlingsströmen, die dort ankommen. Mhm. Und Italien fühlt sich im Stich gelassen und dadurch kommt es eben zu so einer antieuropäischen Haltung. Leider, würde ich sagen. Und darüber hinaus propagieren die Fünf Sterne eben ein Bürgereinkommen, das irgendwie an das bedingungslose Grundeinkommen erinnert. Denn das würde die Mafia schwächen. Denn jemand, der über Einkommen mhm. verfügt, kann durch die Mafia nicht mehr unter Druck gesetzt werden. Da ist halt so dieser wichtige Punkt, dass nach unseren Informationen in Italien sowas wie Sozialhilfe so nicht existiert. Ja. Sodass eben die Menschen sehr stark auf die Netze der Familie verwiesen sind, wenn sie in Not sind. Was dann wieder, sagen wir mal, unter Umständen unter der Rubrik Korruption dann eben erscheint als Begünstigung von Familienangehörigen. Also, dass das, und ich meine, insofern ist es auch verständlich, dass es ein wichtiges Thema ist. Ja, in den armen Regionen gibt es entweder die Familie oder die Mafia, die Existenz sichert und der Staat ist dort gar nicht so unterstützend vorhanden. Margit, was ich auch wichtig fand, war irgendwie so der Punkt, dass Beppe Grillo ja schon eine lange Geschichte hatte als Kabarettist als in Italien. Komiker. Genau. Mit Auftritten, die große Öffentlichkeitswirkung hatten, weil er gewagt hat, Dinge auszusprechen, die sonst in der Öffentlichkeit so niemand ausgesprochen hat. Genau. Gerade im Konflikt dann mit dem, das ist ja Craxi hieß er, genau. Dem Leitchef der Sozialisten, also wo praktisch das schon zum Himmel stank, also mit den Korruptionsvorwürfen und wo er das zur Sprache brachte, dann kriegte er keine Fernsehauftritte mehr, hatte Schwierigkeiten dann. Ja, letztendlich ist das Ganze, ist ja wahrscheinlich mit Berlusconi etwas in Konflikt geraten, weil ab 1994 sind seine Auftritte im Fernsehen haben stark nachgelassen und das ist der Punkt. Da kam Berlusconi an die Macht, genau. Ja, vorher schon. Und vorher wurde er einfach von den Politikern dann, die er angegriffen hatte, die haben dann dafür gesorgt, dass er durch die RAI, diese Fernsehanstalt, dass er keine Auftritte mehr bekam. Und da hat er sich dann in der Folge auch mehr und mehr zurückgezogen. Und dann später hatte er aber Ende der 90er Jahre, trat er mit großem Erfolg an Theatern wieder auf und in Arenen in Italien und im Ausland. Und behandelte also immer die Themen Energiepolitik, Korruption, Meinungsfreiheit, Globalisierung und betrieb eben seinen Blog, der sehr ankam in der ganzen Welt. Ja, ich finde es wichtig, um zu verstehen, warum Menschen ihm vertrauten. Ne? Also er hat schon vorher eine Position gesellschaftlich entwickelt. Er war sozusagen wie so eine Marke, ne? Also wo die Leute, ja, das, was den Leuten imponierte. Ich denke, ohne dieses Vorspiel oder diese Vorgeschichte hätte das sich so nicht entwickeln können mit den Fünf Sternen. Vielleicht machen wir jetzt mal ein bisschen Musik. Genau. Italienische Lebensart ist sehr durch den Kaffee geprägt und Coffee Break heißt unser nächster Titel und kommt von Andrea Torti. Wir haben gerade einen Blick auf die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien geworfen und auch die populärste oder bekannteste Figur davon, den Beppe Grillo. Und das Besondere eigentlich an dieser Bewegung ist, dass sie sich für das bedingungslose Grundeinkommen ausgesprochen hat. Also Beppe Grillo hat häufig diesen Begriff verwendet. So ganz stabil ist aber das wohl nicht mehr ganz jetzt geblieben. Nee. Inzwischen ist die Fünf-Sterne-Bewegung in eine neue Phase eingetreten. Die beiden Gründer sind nicht mehr an Bord sozusagen. Also Casaleggio ist im April 2016 verstorben mit 62 Jahren und Grillo, der wird bald 70 in diesem Sommer. Und zieht sich ein bisschen zurück. Ne? Also er zieht sich ein bisschen zurück. Er reicht im Grunde den Stab weiter an die Jüngeren und ausgerechnet wenige Wochen vor der Wahl jetzt hat er auch seinen Blog total umgestellt, also mit anderen Themen. Okay. Genau. Und bei der Wahl war der 31-jährige Luigi Di Maio, ein politischer Niemand eigentlich vorhin, der eben als Spitzenkandidat für die Parlamentswahl ins Amt des Vize-Parlamentspräsidenten katapultiert wurde. Mhm. Und die Fünf Sterne gelten im Ausland als populistisches Schreckgespenst und als Bedrohung für Europa. Und Di Maio versucht jetzt seit einiger Zeit vom Image der reinen Protestpartei und Antisystembewegung wegzukommen und das Vertrauen bürgerlich moderner Wähler und der Wirtschaft zu gewinnen. Also das ist irgendwie ein bisschen ähnlich wie in Frankreich mit dem Macron oder in Österreich mit, Kurz. Genau, es erinnert ein bisschen daran und das finde ich eigentlich total schade. Also anders als Grillo liegen dem Di Maio die Bühne nicht so sehr oder das Geschrei auch, was im Beppe Grillo oft vorgeworfen wurde, aber der hatte wirklich, wirklich politisches Kabarett gemacht, was wirklich gut war. Darum wurde er ja so angegriffen dann durch die Politiker. Einerseits geschätzt, auch für seine Scharfzüngigkeit. Genau. Also und Di Maio ist eher so ein junger Anzugträger, eher das Gegenteil des bärtigen, polternden Komikers. Er ist eher brav, glatt und wohlerzogen, nie laut und hat halt nicht das Charisma, das der Grillo also sehr stark hatte. Ja, die Bekanntheit fehlt auch unter anderem dabei. Ja, genau. Also es ist schade eigentlich. Für mich ist also so die Frage, das wirkt so ein bisschen als ein Herrenverein. Eigentlich so, wenn ich so in die Verständnisse und Strukturen von meinem Verständnis von den demokratischen Parteien hineinschaue, dann haben die ihre Parteitage, dann wird darüber, werden Personalien ausgewählt und so weiter. Das hat viel mehr mit demokratischen Prozessen zu tun. Das höre ich jetzt da wenig draus. Es drückt mein Bild da so ein wenig. In meinen Augen nicht. Ich meine, das ist auch so ein bisschen das Schwierige. Also ich würde mich ja freuen, wenn ich mich über die Fünf-Sterne-Bewegung rückhaltlos freuen könnte, sagen wir mal so. Aber das geht nicht so richtig. Also das ist auch so eine für mich sehr merkwürdige Mischung aus, sagen wir mal, Internet-Affinität, einer gewissen Orientierung auf Mitsprache aller Beteiligten, aller derer, die sich eben dieser Bewegung anschließen, einerseits, aber zugleich, und das ist vielleicht für das Internet überhaupt charakteristisch, es ermöglicht auch extreme Zentralisierung. Also, was ich so zusammen las, auch wieder übers Internet, über die Fünf-Sterne-Bewegung, da wurde halt schon deutlich, dass eigentlich nur ganz wenige Menschen im Zentrum eigentlich bestimmten, was die Position der Fünf Sterne zu dieser oder jener Frage sei. Das hat sich dann jetzt auch beim Thema Grundeinkommen ausgewirkt, weil sie ja dann, das kommen wir vielleicht noch unbedingt noch drauf, also das haben sie jetzt nach der Wahl eigentlich schon ziemlich drastisch verschoben, den Schwerpunkt. Und aber das, und zum Beispiel, also dann wäre dann in dieser Fünf-Sterne-Bewegung volles Stimmrecht hat. Da gibt es abgestufte Mitgliedschaften. Es gibt also eine starke Ermutigung, lokale Gruppen zu bilden. Und diese lokalen Gruppen, die sind auch engagiert und das sorgt auch für eine gute örtliche Verankerung der Fünf-Sterne-Bewegung oft stärker als bei den anderen Parteien. Aber diese Gruppen haben an sich nicht unbedingt was zu sagen. Und also das ist keine Willensbildung von unten nach oben, sondern es ist halt... Es ist immer irgendwie zentral. Ja, es ist also man muss dann so und so lang aktiv sein und so viel Aktivitäten mitgetragen haben und dann arbeitet man sich allmählich zum vollen Stimmrecht vor. Mhm. Und selbst dann hat man eben... Es hat inhaltliche Wendungen gegeben, von denen einfach auch die Mitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung aus der Presse erfuhren. Und das Krasseste ist eben für uns auch jetzt, also dass dann eben nach der Wahl sagte dann Herr Di Maio, also zum Thema Grundeinkommen, ja, Grundeinkommen, aber halt so eigentlich ähnlich wie in Deutschland mit Hartz IV. Also, und auch sanktioniert. Also nur noch Grundeinkommen und kein bedingungsloses Grundeinkommen. Kein bedingungsloses mehr. Und ja. Verbunden mit einer Arbeitspflicht. Genau. Wie er das konkret sich vorstellt. Neoliberal. Ja, Modell. Also Arbeitspflicht, also das heißt, also die müssen, und das Arbeitspflicht heißt ja immer, dass letztlich dann das Grundeinkommen beziehen, dann arbeiten tun, für die dann keine andere Arbeit mehr bezahlt werden muss. Also in gewisser Weise eine Vermehrung der Arbeitslosigkeit ist immer das Thema dann. Und das andere ist eben, wer drei Arbeiten ablehnt, kriegt nichts mehr. Mhm. Und diese Kombination. Gut, das wäre möglicherweise für Italien trotzdem ein Fortschritt, weil sie bisher überhaupt keine soziale Absicherung hatten. Aber es ist doch ein ganz anderes Lied. Ja. Und natürlich stellt sich die Frage, was dann wohl die Wählerinnen und Wähler und die Anhängerinnen und Anhänger von Fünf Sterne dazu meinen, wenn die Dinge sich so verschieben, kaum dass die Regierungsmacht in Reichweite ist. Und eine Regierungsbeteiligung von der Fünf-Sterne-Bewegung scheint jetzt eigentlich ins Blickfeld zu geraten. Die letzten, nachdem es lange ruhig war, die letzten Entwicklungen war ja, dass Senatsvorsitz und Parlamentsvorsitz jetzt zwischen dem Mitte-Rechtsbündnis und der Fünf-Sterne-Bewegung aufgeteilt worden sind. Das heißt, die haben sich gegenseitig unterstützt, jeweils als ihren Kandidaten durchzukriegen. Und es ist ein Mann, der in der ersten Stunde der Fünf-Sterne-Bewegung, den Namen habe ich noch nicht. Fico war das. Ja, Fico ist jetzt der Parlamentsvorsitzender, Präsident oder sowas gewählt worden. Also da zeichnet sich jetzt doch eher eine Verbindung zum rechten Spektrum ab und nicht zum sozialen linken Spektrum. Genau, also irgendwie eine Revolte gegen das System wird es wohl vorerst nicht geben in Italien. Es sieht irgendwie nicht danach aus. Auch nicht nach einem bedingungslosen Grundeinkommen. Ja, also viele Ideen, für die Grillo sich verbunden hatte, oder dieses Duo, das du so schön beschrieben hattest, Margit, das scheint irgendwo nicht zu kommen. Aber Italien ist ja immer sehr beweglich und von daher gebe ich die Hoffnung nicht auf. Da gibt es ja oft Neuwahlen. Es geht sehr schnell und da kann sich schon auch was in die Richtung bewegen, so wie das Grundeinkommen ja bei uns jetzt auch immer mehr in Bewegung gerät. Ja, und das, was an Intentionen, an auch berechtigten Intentionen darunter liegt unter dem Aufstieg der Fünf Sterne, ich meine, das findet vielleicht einfach in Zukunft noch eine bessere Ausarbeitung. Also das kann sich, finde ich, noch nicht richtig artikulieren. Aber es kommt. Also interessante Bewegungen im Bereich Grundeinkommen, mal auf der politischen Bühne, hier in dem Fall auf italienischer Ebene, natürlich mit viel, vielleicht Verwunderung. Aber und Verwunderung. Schauen wir mal weiter an der Stelle und vielleicht werden wir wieder berichten. Und du darfst jetzt gar nicht die Musik ansagen. Genau, Margit. Also der nächste Titel, der heißt Le Coeur en Vadrouille. Von Kaylee N. Davis. J'ai le cœur en vadrouille, l'humeur vagabonde vers des chemins de lune. Mon âme abonde, la tête dans les étoiles, le pied léger. Je n'ai rien à prouver. Je profite de l'air du temps. Par le vent, ma vie n'est rien qu'une aventure, pas de passé ni futur. J'écris au temps présent mon roman, y'a pas plus important. Alors je tout doucement. J'écoute tomber la pluie d'argent. J'ai le cœur en vadrouille quand le ciel gronde, quand ses lueurs pures et les couleurs du monde me hissent vers les étoiles, l'esprit léger. Je me surprends à rêver. Alors je file au gré du vent. Comme un oiseau vers le soleil levant. Je vis le temps présent tranquillement, y a pas plus important. So, Bewegung im Grundeinkommen, oder Grundeinkommen in Bewegung heißt unsere Sendung heute. Und die Bewegung haben wir nicht nur in Italien mit der Movimento Cinque Stelle, sondern wir haben auch in Deutschland, beobachten wir Bewegungen in den Medienlandschaft zum Beispiel. Und da ist uns, da ist dir, Jochen, ja ein Magazin in die Hand gefallen, sage ich mal. Das haben wir jetzt auch vor uns. Das ist die erste Edition von Brand 1. Brand 1 ist ein Wirtschaftsmagazin, versteht sich das selbst, aber nicht im neoliberalen Sinne, sondern eher, ich sage, würde mal im humanistischen Sinne Wirtschaftsmagazin oder im sozialwirtschaftlichen. Und das Besondere ist, dass diese erste Edition, die jetzt herausgekommen ist, dem Thema Grundeinkommen sich widmet. Ein ganzes Heft nur mit Artikeln über Grundeinkommen, fast 200 Seiten. Ja, wobei ich, also vielleicht noch ein bisschen, um auch den Titel unserer Sendung nachvollziehbar zu machen. Das ist eben auffällig. Auf der einen Seite gibt es ganze Staaten, wo das Thema Grundeinkommen immerhin mal auf den Fahnen auftaucht. Und auf der anderen Seite gibt es eine verstärkte Beschäftigung damit in der Publizistik, auch in Gegenartikeln. Also, dass mir eben zum Beispiel auffiel, dass also in der Zeitschrift Sozialismus, die ich seit endlos abonniert habe, plötzlich taucht auch ein Artikel über das Thema bedingungsloses Grundeinkommen auf. Freilich dagegen und auch auf eine etwas bedauerlich voreingenommene Weise dagegen. Aber immerhin, ja, also jetzt in der März-Ausgabe, nie gab es sonst dazu noch nur einen Text. Also irgendwie beschäftigt es die Leute. Und sei es auch, dass sie damit beschäftigt sind, die Sache irgendwie aus ihrer Sicht halt abzuwehren. Ne? Ich heute Morgen um 8 Uhr, ich machte mich gerade für die Arbeit fertig, kam in den Nachrichten ein CDU-Mensch namens Weitecker, kritisierte, dass die Absicht der SPD, Hartz IV abzuschaffen, abzulehnen sei, weil, also er bezog sich dann auf die Idee des solidarischen Grundeinkommens von Herrn Müller. Mhm. Also darüber haben wir auch schon mal im September eine Sendung gemacht. Genau, ja. Herr Müller meint, dass eben die Langzeitarbeitslosen, wo man eh nichts mehr findet für auf dem ersten Arbeitsmarkt bezahlte Arbeit, dass man für die eben so ein solidarisches Grundeinkommen einrichtet und dann ihnen Möglichkeiten eröffnet, sich gemeinnützig zu betätigen. Herr Whittaker sah das als Lohndumping. Ich meine, ich habe noch in der Zeitung weiter nichts gelesen. Es wäre für mich eine absolute Neuigkeit, leider nicht wahr, dass die SPD das Hartz IV abschaffen will. Das hatte ich heute Morgen auch gelesen gehabt, dass sie an einer Reform von Hartz IV oder eine Abkehr von Hartz IV drüber nachdenken. Ja das gut, dann freue ich mich ja riesig. Typischerweise in den Morgennachrichten gab es nur die Ablehnung vom CDU-Herrn. Nicht, was die SPD eigentlich vorhat, sondern nur, dass Herr Whittaker dagegen ist. Wobei die Argumente nicht ganz stabil waren. Wie so oft. Aber das nur so als Beispiel, dass da was in Bewegung ist. Also wenn du da inzwischen erfahren hast, dass da mehr dahinter ist. Doch, also ich kann es bestätigen von den Mitteilungen, die ich heute Morgen in den Online-Medien gelesen habe, aber weitergehend weiß ich es nicht. Also Sie wollen das Hartz IV überdenken und also Ihre Position dazu verändern. Das, ich weiß nicht mehr, welcher Minister das gewesen ist, der das gemacht hat, ein SPD-Minister. Und wenn wir, du hast schon die kritischen Artikel angesprochen, zum Beispiel im Sozialismus.de. Und ich habe mal den Artikel so reingeflogen, sage ich mal, so echt überflogen, reingelesen und mal so die Grundstimmung und die Grundargumentationslinie oder die Richtung und die Struktur der Argumentation angeschaut. Und auch noch eines anderen Artikels, der in die 3 gekommen ist. Da gibt es auch einen Artikel. Und was mir aufgefallen ist, dass die Kritik am Grundeinkommen maßgeblich davon geprägt ist, dass die bestehenden Verhältnisse ja nicht verändert werden sollen, denn die sind ja richtig so ungefähr. Das war so, oder diese Angst, ja, ist doch alles okay, bloß nichts ändern. Das war so mein Gefühl. Oder dieses Festhalten an Strukturen und Vorstellungen. Eine gewisse geistige Zementierung habe ich darin verspürt. Klar, ich meine, darin ist, also das, ich will dann, also ich wollte nur erklären, warum wir mit der Bewegung, ja, also ja. Dass es sozusagen zwei Seiten gibt dieser Bewegung. Das eine, dass es eben doch mal gesellschaftlich Thema wird und das andere, dass eben auch die Widerstände wachsen. Und jetzt, das sagen wir bei dem Brand 1, bei dieser Sonderausgabe, da finde ich halt das Schöne, also sie haben das einfach schön aufgemacht. Ne, also auch ästhetisch, und es ist ja eigentlich eine Sammlung von Artikeln aus früheren Jahrgängen, aber immer so ganz hübsch eingeleitet. Aber die Bandbreite der Artikel ist nicht von den letzten 5 Jahren oder so irgendwas, sondern die haben es ab dem Jahr 2000 die begonnen, über Grundeinkommen zu berichten. Und die Zeitschrift ist zum ersten Mal auf den Markt gekommen, 98 oder 99, ich weiß nicht mehr genau exakt, welches Jahr. Und Grundeinkommen, sie sind offen für Veränderung in Wirtschaft, Gesellschaft, eben aus dem Neoliberalen durchaus heraus, empfinden auch immer den Mensch als den wichtigen Mittelpunkt, für was die Wirtschaft agiert. Das ist so ihre Haltung und deswegen immer wieder sind Grundeinkommensartikel gekommen und es erstaunt mich, in welcher Breite, zeitlichen Breite und Häufigkeit dann doch die da gewesen sind, das ich gar nicht mitbekommen hatte, wo ich sie seit jetzt über 10 Jahren lese. Da bist du Abonnent, ne? Ja, ich lese es seit über 10 Jahren, bin dadurch auch inspiriert worden, mit dem Thema in die Begegnung zu kommen. Und was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt mal so bewusst Artikel mir noch angeschaut gehabt, die ich nicht gelesen hatte, weil ich erst nach, ich weiß nicht mehr wann, 2004 oder sowas dürfte ich begonnen haben zu lesen oder 2003. Und das Interessante ist, dass natürlich die Argumentation für das Grundeinkommen etwas Zeitorientiertes haben. So sind natürlich die Artikel aus dem Jahr 2000 verbunden natürlich mit dieser Dotcom-Blase und so weiter. Stimmt. Auch mit da den Veränderungen der Gesellschaftsverhältnisse, das hat sich nicht weitergeschrieben. Aber die grundsätzlichen Änderungen in der Gesellschaft als Argumentationsgrundlage sind nicht weggefallen, nur die Begriffe oder die Themen haben sich weiterentwickelt. Und von der Seite her sind diese Artikel sehr zeitgemäß. Jetzt denke ich mir, vielleicht machen wir mal wieder Musik. Ne? Sind wir schon wieder so weit? Ja, ich glaube ja. Wobei genau. Jetzt als nächstes kommt Rise von Martinez. Genau. Thank you. ich denke, dass von den Publikationen, die wir erwähnt haben, dieser Ausgabe von Brand 1 eigentlich das bedeutsamste ist. Ich vermute, dass sie auch gesellschaftlich die stärkste Resonanz hat. Deswegen würden wir gerne noch ein bisschen was dazu sagen, denken. Zunächst mal muss man eben erwähnen, dass es schön aufgemacht ist. Und also da ist eine gewisse Fähigkeit in meinen Augen drin, vielleicht auch ein Bemühen. Also das Grundeinkommen wird recht trendy dadurch, würde ich mal sagen. Ja. Mhm. Das hat natürlich auch einen manipulativen Zug, wie es halt so ist, wenn man was voranbringen will. Also es ist insgesamt eigentlich ein Heft, was die Türen sehr öffnet. Andererseits muss man ja schon auch sich überlegen, kann man als Medium, kann man als Verlag so ein Heft rausgeben mit so einem Thema als erste Ausgabe, kann man es wagen, so dieses Thema so in den Vordergrund zu stellen? Und das ist auch schon eine Bedeutung, wenn diese Wahl auf dieses Thema gefallen ist. Klar. Als erstes zentrales Thema, um daraus eine Edition zu machen. Ich denke, das liegt einfach im Zeitgeist, das Thema. Das ist einfach dran jetzt. Also wenn man aus dem Neoliberalen aussteigt und Brand 1 hat ja vor fast 20 Jahren ist angetreten, hier eine etwas andere Wirtschaftspublikation auf den Markt zu bringen. Und die haben eine große Anhängerschaft gefunden, sind sehr gewachsen und haben auch die ganzen neoliberalen Blätter oder die ganzen Glücksritterblätter, Kapital, DM oder sonst irgendwas, stark überflügelt. Sie haben sich wirklich eine große Zuspruchgemeinde gefunden insgesamt. Wobei, sagen wir mal, humanistisch würde ich sie jetzt nur mit Vorsicht bezeichnen. Also was ich eine Leistung finde, ist, dass durch diese ganz verschiedenartigen Beiträge, sie holen ja da auch ein breites Spektrum zusammen und oder in den Artikeln werden auch kurz viele Positionen ganz kompetent zitiert, würde ich mal sagen. Das ist eine Verbindung von der Auseinandersetzung mit Wirtschaftsfragen, mit Kreativität, ja, also mit einem Denken, mit einem Nachdenken. Und das ist schon mal was Ungewöhnliches. Wobei ich selber so bei der Lektüre merkte, also, dass ich mich dadurch schon durchaus angeregt fand, aber dann eben auch angeregt fand, noch weitergehendere Fragen auch auszusprechen, ne? Weil wenn man sich da mal so reinbegibt in die verschiedenen Artikel, die verschiedenen Perspektiven, dann kam mir schon auch die Frage hoch, ja, wieso leisten wir uns eigentlich dieses Ausmaß an Privategoismus in unserem Wirtschaftsleben überhaupt? Also können wir da nicht zu einer stärker gemeinschaftsbezogenen Sichtweise übergehen? Ne? Also es regt an, aber es regt an auch zu Überlegungen an, die über den Horizont hinausgehen, der in dem Band hervortritt, weil, sag mal, gab schon auch Textstellen, wo ich mir dann dachte, also wenn ich das jetzt als so lesen würde und ich hatte mich noch nicht sehr viel mit dem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigt, diese Stellen würden mich eher dagegen einnehmen, ja, ganz klar. Kannst du mal da ein Beispiel? Ja, sicher, weil einfach im Grunde da und dort dann so anklang, dass es doch so nötig ist, also wir wollen ja unser übliches kapitalistisches Geschäft weiter betreiben. Und dann ist halt das Grundeinkommen ein probates Mittel, den sozialen Frieden zu verteidigen. Ja, es kostet ein bisschen, aber der soziale Friede ist einem ja auch was wert. Und ansonsten kann man das übliche kapitalistische Geschäft einfach weitermachen. Also das kommt schon an verschiedenen Stellen so hervor. Und ist halt ein Aspekt, den ich auch für unrealistisch halte. Also wo ich denke, weil ich halt die Lebenswirklichkeit von uns allen, aber insbesondere auch der Armutsbevölkerung in dieser Stadt ganz gut kennengelernt habe in den letzten beiden Jahrzehnten, dass ich dann sage, ja, also das werden wir mal sehen. Vielleicht sollte man es auch nicht so laut sagen, aber ich denke, dass das Grundeinkommen gerade breite Schichten befähigen wird, viel mehr Zeit zu haben, Kraft zu haben, um sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen auseinanderzusetzen. Ja, und das ist wichtig. Also ich denke, da wird einfach unterschätzt, dass eben Armut und Arbeitszwang leider eben wirklich Herrschaftsinstrumente sind, die Menschen runterhalten. Ne? Und insofern denke ich, das ist sicher, hat das auch was damit zu tun mit sozialem Frieden. Aber es hat mit Sicherheit nicht nur den Aspekt, dass die üblichen Geschäfte dann reibungslos weitergehen können, sondern ich denke mir, es wird ganz sicher den Effekt haben, dass die Reibungen an manchen gesellschaftlichen Stellen wieder zunehmen. Ja, also das, ja, und zwar als, was ich erfreulich fände, was ich halt als fruchtbar ansehe. Ne? Also insofern ist es schon stark, also es sind schon oft Positionen, die mehr so aus dem kommen, was man so üblicherweise Wirtschaft nennt. Ne? Ja, dann werden ja auch zum Teil neoliberale Positionen dann auch mit dem Grundeinkommen in Einklang gebracht. Da hast du ja auch in unseren Gesprächen die Artikel von Hans Straubhaar genannt gehabt, der letztendlich sagt, okay, dann reduziert sich der Staat komplett auf das Thema jedem ein Grundeinkommen geben. Und dann gibt es aber auch keine Sozialsysteme mehr, also keine Rentenversicherung mehr, nichts mehr. Das soll man dann privat machen. Also das ist dann schon auch ein recht krasser Schritt, den er dann denkt, der letztendlich dann alles, was über die Grundversorgung hinausgeht, den Märkten und dem profitorientierten Agieren überlässt. Ja, also das ist vielleicht auch, sagen wir mal, wenn ich jetzt die beiden anderen erwähnten Artikel, also in die drei, da ist der Johannes Moosmann der Autor, das ist ja schon zum zweiten Mal, das ist fast so eine Serie, ein Artikel, der Untertitel heißt provokant das Grundeinkommen, Doppelpunkt, Pathologie und Wirkung einer sozialen Bewegung. Und unter diesem Unterüberschrift, da versammelt er dann halt seine Reflexionen. Aber sagen wir, ich denke mir, dass letztlich diese kritischen Beiträge uns auch zeigen, wo halt in der Bewegung für ein bedingungsloses Grundeinkommen noch Schwächen sind. Und ich denke, dass es auch deutlich wird, dass in dem Moment, wo eine Realisierung nicht mehr so ganz außerhalb der Möglichkeiten ist, es auch dramatischer wird, die Frage, wie das denn konkret gestaltet wird. Und da ist zum Beispiel der Straubhaar, also ich meine, ich finde ihn ja sympathisch, er hat auch äußert klar auch gute Sachen, aber dann mit einem kurzen Schlenker wird halt die Rentenversicherung abgeschafft. Und was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, als dass zum Thema Rente im Grunde nur die wieder kapitalgedeckte Vorsorge für das Alter gibt, mit allen fatalen Folgen, die das hat und die man ja in den USA auch studieren kann. Also zum Beispiel in den USA. Also da werden eben mit dem Thema Grundeinkommen dann Perspektiven verbunden, die damit gar nicht unbedingt verbunden sein müssen. Aber das Thema wird dann eben als Gelegenheit gesehen, da noch ganz andere Kurswechsel unterzubringen. Aber insgesamt ist es einfach toll, wenn so viel Bewegung da ist von verschiedenen Seiten her. Weil dadurch Dialog, weil dadurch Diskurs stattfindet, auch über sich selber, über die eigene Position, über die eigene Haltung, über die Haltung gegenüber Themen, aber auch die inhaltliche Ausgestaltung dann vorwärts kommen kann. Und das ist eigentlich das Positive, was wir an diesen ganzen Dingen, über die wir heute gesprochen haben, einfach wahrnehmen können, dass es Bewegungen sind, die wiederum Kontakt schaffen, um sich darüber zu unterhalten und in Austausch zu kommen. Ja, das waren eigentlich unsere Gedanken heute in unserer heutigen Sendung. Und bevor wir zu den Tipps und Hinweisen kommen. Ja, da gibt es wieder Musik, und zwar von Jeck. Delightful Life. Thank you. Ja, und jetzt kommen wir zu Aktuelles und Termine. Das 93. BGE-Café findet statt am Samstag, 7. April 2018 von 13 bis 15 Uhr im Sachs, in der Hans-Sachs-Straße in München, im Glockenbachviertel. Dann die Gruppe BGE4U trifft sich am Donnerstag, 19.04.2018 von 19.30 Uhr bis 22 Uhr im Kulturzentrum Gorod in der Hansastraße 181 in München im Leonhard-Euler-Saal. Sie haben Termine und Hinweise, ob lokal, regional, national oder global, dann schreiben Sie uns radio@bge-münchen.de. Wir verbreiten die Kunde hier in unserer Sendung. Weitere Informationen und Hinweise finden Sie auch auf unserer Homepage www.grundeinkommen-münchen.de. München immer mit UE geschrieben. Ja, und dann? Ja, und wenn Sie Ideen, Anregungen, Kritik genau. oder sonst irgendwas zu unserer Sendung haben, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an die E-Mail-Adresse radio@bge-münchen.de. Und der nächste Titel ist von Andrei Salofjew, Nightlight. Sie hörten hier eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf Lora München. Der Titel lautete Das Grundeinkommen in Bewegung. Wenn Sie die Sendung nachhören wollen oder was verpasst haben, dann haben Sie die Möglichkeit, einmal in den Wiederholungen hier auf Lora morgen um 4 Uhr morgens oder um 13 Uhr auf DRB Plus. Aber die andere Möglichkeit besteht auch, dass Sie diese Sendung bei uns auf der Homepage in ein paar Tagen hören unter www.grundeinkommen-münchen.de. Ja, die Musikauswahl machte Margit Volk und die Redaktion, die hier auch im Studio waren, sind Margit Volk, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Und in der Technik wurden wir von Felix Jakowitz begleitet. Unsere kommende Sendung wird stattfinden am 25. April 2018 und das ist wieder wie gewohnt der vierte Mittwoch im Monat. Und hier auf Radio Lora geht es um 20 Uhr weiter mit dem Bündnis, Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss.